Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 33. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Letztens wurde an dieser Stelle die Frage gestellt, weshalb Friedell von der Barocke in weiblicher Form spricht bzw. schreibt. Daraufhin haben mich einige E-Mails erreicht, in denen teils durchaus interessante Hypothesen zum Thema vertreten wurden. Auch auf zumindest zwei Internetforen wurde die Frage erörtert. Als erste wurde die Autorin Luise F. Pusch fündig, und zwar bei Alfred Polgar, also in Friedells nächster Nähe. Unter www.fembio.org veröffentlichte sie einen Artikel, in dem sie unter anderem den Begriff der Barocke thematisiert. Das Link findet sich selbstverständlich auf dem Website von Orange 94.0 unter http://o94.at sowie der Seite der Sendereihe unter http://no-na.net. Damit war allerdings noch nicht klar, ob es sich nicht etwa um eine Marotte Friedells handelt, die von seinem Freund und oftmaligen Partner Polgar übernommen wurde. Diese Zweifel wurden dankenswerterweise von einem gut funktionierenden Netzwerk Wiener Germanistinnen in der Reihenfolge der Informationskette bestehend aus Daniela Striegel, Evelyn Polt-Heinzel und Peter Michael Braunwart ausgeräumt. In einem ersten Anlauf wurde die Barocke in Heises Fremdwörterbuch, 10. Auflage von 1872, entdeckt, womit die an sich sehr plausible Theorie vom Austriazismus falsifiziert war. In weiterer Folge konnten 75 Vorkommen der Wortkombination die Barocke in Publikationen unterschiedlichster Art aus den Jahren 1887 bis 1959 dingfest gemacht werden. Die Barocke war also durchaus in Verwendung, wenn auch nicht allzu häufig, weshalb diese weibliche Form im Lauf der Zeit offenbar aus den Wörterbüchern verschwand. Diese haben ja schließlich den Entwicklungen und Veränderungen einer Sprache Rechnung zu tragen, weshalb beispielsweise auch die Verwendung des Dativs anstelle des Genitivs außer Strafe gestellt wurde. Nun ja, man gewöhnt sich an allem, außer am Dativ. Wir haben hier also den äußerst seltenen Fall, dass ein Wort wahlweise mit drei Artikeln versehen werden kann. Die Barocke scheint oder schien jedenfalls ebenso zulässig wie der oder das Barock. Interessant. Ähnliches kannte ich bis dato nur von der ziemlich wienerischen Wendung, das, die, der Teufelhol. Womit ich diese Episode mit nochmaligem Dank an all jene, die sich an des Rätsels Lösung in irgendeiner Form beteiligt haben, als höchst befriedigend erledigt ansehen und meine heutigen Sendungsgäste Stefan Slupetzky und Michaela Hurde-Scalli zu Wort kommen lassen möchte. Die drei Therapien gegen den Rationalismus. Es ist jetzt noch nicht der Augenblick, über die Barocke etwas Zusammenfassendes zu sagen, aber einige Züge treten bereits hervor. Die Barocke ist, wie jede geschlossene Weltanschauung, ein Versuch, mit der Wirklichkeit fertig zu werden, deren Widersprüche aufzulösen. Wir haben als das große Thema der Neuzeit den Rationalismus erkannt, den Versuch, alle Erscheinungen der Alleinherrschaft des Verstandes zu unterwerfen. Durch ihn gelangt in die Seele des modernen Menschen ein ungeheurer Hiatus, eine Kluft und Fuge, die ihn auseinanderreißt. Im Mittelalter war noch alles wahr, wirklich, göttlich, die Welt eine Tatsache des Glaubens. Der Rationalismus unterminiert den Glauben und damit die Wirklichkeit. Aber auch in jener Übergangsära und Vorbereitungsperiode, die wir die Inkubationszeit nannten, verlor das Leben zwar sehr an Realität, war aber doch noch deutbar, fassbar, bestimmbar. Wir haben gesehen, wie mit dem Sieg des Nominalismus der Zwei-Seelen-Mensch in die Geschichte trat, der kontrapunktische Mensch, der nichts anderes ist als die fleischgewordene Coincidentia Oppositorum, die Vereinigung zweier extremer Gegensätze und Widersprüche. Dieser Mensch war zwar nicht mehr einheitlich, aber doch noch eindeutig. Er ist gleichsam eine gebrochene Zahl, aber doch noch eine rationale Zahl. Das ändert sich jetzt. Zum ersten Mal erscheinen wirklich komplizierte Menschen auf der Bühne der europäischen Geschichte, die jeder Formel trotzen. Es kommt wiederum etwas Neues. Wir haben den Rationalismus als einen Giftkörper bezeichnet, der zum Beginn der Neuzeit in die europäische Menschheit eintrat. Die ganze Geschichte der folgenden Jahrhunderte ist nun ein bewusster oder unbewusster Kampf gegen dieses Toxin. Ein solcher Kampf kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Man kann, was viele für eine besonders glückliche Therapie halten, die Tatsache der Vergiftung einfach leugnen. Man kann versuchen, das Gift aus dem Blut zu entfernen, was meist nur durch Antitoxine gelingt. Und man kann schließlich auch zu dem sehr bedenklichen Mittel greifen, den Körper an das Gift zu gewöhnen. Alle diese Möglichkeiten wurden im Laufe der Neuzeit verwirklicht. Renaissance und Reformation versuchten es mit der Leugnung, die erstere, indem sie behauptete, der Rationalismus sei identisch mit dem, was für sie das Höchste bedeutete, mit der Kunst, die letztere, indem sie erklärte, der Rationalismus kommt von Gott. Die letzte Phase der nunmehr abgelaufenen Neuzeit, die etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit der sogenannten Aufklärung einsetzt, hatte sich an das Gift angepasst und lehnte sich gegen die Krankheit überhaupt nicht mehr auf, die bereits zu einem Zustand geworden war. Die Barocke hingegen griff zum Gegenkörper, zum Antidot. Zunächst suchte sie den Rationalismus durch Sensualismus zu verdrängen. Aber da beide, wie wir im ersten Buch nachzuweisen versuchten, im Grund dasselbe sind, so war das kein sehr geeignetes Gegengift. Sie begibt sich daher sehr bald auf einen zweiten Ausweg. Da die Wirklichkeit nun einmal rational ist, oder vielmehr, da der Mensch der Neuzeit nicht imstande ist, sie anders zu sehen, so verfällt sie auf die List, sie zu negieren, zu einer Realität zweiter Ordnung zu degradieren, indem sie sie entweder nicht ernst nimmt, mit ihr spielt, dies ist die künstlerische Form der Lösung, oder indem sie sie für unwahr und vorgetäuscht, für ein Trugbild erklärt. Dies ist die religiöse Form der Lösung. Beide Formen vermögen sich recht wohl miteinander zu vermischen. Sie haben sogar eine ausgesprochene Tendenz dazu. Die Welt als Fiktion. Vor etwa einem halben Menschenalter erschien ein höchst bedeutsames, bis heute noch nicht genügend gewürdigtes Werk, dem man den Namen geben könnte, die Welt als Fiktion. Tatsächlich heißt es anders, nämlich die Philosophie des Als Ob, System eines idealistischen Positivismus, herausgegeben von Hans Vaihinger. Aber schon dieser Titel ist eine Fiktion, denn in Wirklichkeit war der Kant-Forscher Professor Vaihinger nicht der Herausgeber, sondern der Verfasser. Nach seiner Grunddefinition ist eine Fiktion nichts anderes als ein gewollter Fehler, ein bewusster Irrtum. Der sprachliche Ausdruck für diese Denkfunktion ist die Partikel als ob, eine Wortzusammensetzung, die wir in fast allen Kultursprachen wiederfinden. Merkwürdigerweise gelangen wir nun durch solche bewusst falsche Vorstellungen sehr oft zu neuen und richtigen Erkenntnissen. Denn es gibt nicht nur schädliche Wahrheiten, sondern auch fruchtbare Irrtümer. Wir erreichen durch solche Fiktionen häufig überhaupt erst die Möglichkeit, uns in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Sie haben daher trotz ihrer theoretischen Unrichtigkeit einen außerordentlichen praktischen Wert. Die Annahme der Willensfreiheit zum Beispiel ist die unerlässliche Grundlage unserer sozialen und juristischen Ordnungen. Und doch sagt uns unser logisches Gewissen, dass diese Annahme ein Nonsens ist. Wir operieren in der Naturwissenschaft mit Atomen, obgleich wir wissen, dass diese Vorstellung willkürlich und falsch ist. Aber wir operieren glücklich und erfolgreich mit dieser falschen Vorstellung. Wir kämen ohne sie nicht so gut, ja, überhaupt nicht zum Ziele. Wir rechnen mit unendlich kleinen Größen, einem völlig widerspruchsvollen Begriff, denn etwas, das unendlich klein ist, ist ja eben keine Größe mehr. Und dennoch beruht die gesamte höhere Mathematik und Mechanik auf diesem Unbegriff. Die ganze Algebra basiert auf der Fiktion, dass symbolische Buchstaben für wirkliche Zahlen eingesetzt werden. Dies macht vielen Schülern furchtbares Kopfzerbrechen, aber jeder Mensch, der spricht, tut etwas ganz Ähnliches. Er setzt symbolische Zeichen, nämlich Worte, für wirkliche Dinge. Die Geometrie arbeitet bereits in ihren einfachsten Grundbegriffen mit Fiktionen, mit unvorstellbaren Vorstellungen, mit Punkten ohne Ausdehnung, Linien ohne Breite, Räumen ohne Ausfüllung. Sie betrachtet den Kreis als eine Ellipse mit zwei Brennpunkten, die keine Distanz haben. Ein offenbarer Unsinn, denn zwei Punkte, die keine Distanz haben, sind eben ein Punkt. Auch sämtliche botanischen und zoologischen Systeme, überhaupt alle wissenschaftlichen Klassifikationen, sind willkürliche Fiktionen. Und doch sind sie vortreffliche Hilfsmittel zur näheren Bestimmung der einzelnen Individuen und zur Übersicht über die verschiedenen Naturgebiete. In der Mechanik wird der Schwerpunkt eines schwebenden Ringes in dessen Mitte verlegt, also völlig ins Leere, was ohne Zweifel falsch ist. Einer der Grundbegriffe des christlichen Glaubens ist die Fiktion der unsichtbaren Kirche. Schon in den gewöhnlichen Phrasen des gesellschaftlichen Verkehrs zeigt sich die Herrschaft der Fiktion. Wenn ich zum Beispiel sage, Ihr Diener, so heißt das nicht, ich bin Ihr Diener, sondern betrachten Sie mich so, als ob ich es wäre. Und in der Tat ist ohne diese hunderterlei als ob überhaupt keine höhere Kultur möglich. Wenn das Stubenmädchen dem Besucher sagt, die gnädige Frau ist nicht zu Hause, obgleich diese tatsächlich zu Hause ist, so spricht sie, glauben wir, damit keine Lüge aus, denn diese Auskunft will nur so viel besagen wie, die gnädige Frau wünscht so behandelt zu werden, als ob sie nicht zu Hause wäre. Kunst, Philosophie, Religion, Politik, Sittlichkeit, Wissenschaft beruhen alle zum größten Teil auf solchen mehr oder weniger komplizierten Fiktionen. Auch dieses Werk tut ja nur so, als ob es eine Kulturgeschichte wäre, während es in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist. In der Barocke wird nun in einer vielleicht einzig dastehenden Weise das ganze Leben in allen seinen Formen und Betätigungen tyrannisch und prinzipiell unter den Aspekt des als ob gestellt. Für den Barockmenschen löst sich alles Geschehen in schönen Schein, in Fiktion auf. Er spielt mit der Wirklichkeit wie der souveräne Schauspieler mit seiner Rolle, der Meisterfechter mit seinem Partner. Sie kann ihm nichts anhaben, denn er weiß ganz genau, dass sie ein Phantom, ein Maskenscherz, ein falsches Gerücht, eine Lebenslüge ist. Er stellt sich nur so, als ob er sie für wirklich hielte. Aus dieser sonderbaren Barockposition versucht Hermann Bahr in seiner bereits erwähnten Studie Wien, die auf ihren 8 Bogen eine ganze Kulturgeschichte im Extrakt enthält, sogar die zügellose Skrupellosigkeit in Sünde und Genuss herzuleiten, der sich in der Tat nicht wenige Barockmenschen hingaben. Wer kann uns hemmen? Ein Gefühl des Unrechts? Tun wir es denn? Es träumt uns ja doch bloß. Frei von Gewissen, du hast keine Schuld, denn du bist es nicht, der tut. Recht ist hier derselbe Wahn wie Unrecht. Aber dies kann doch nur für die kleinen Geister Geltung haben, die es zu allen Zeiten verstanden haben, das jeweils herrschende Weltbild in eine Legitimation für ihre Gier und Selbstsucht umzufälschen. Die Optik der Barocke ist, wie wir sahen, die des Künstlers und des Homo religiosus. Aber der Künstler, obgleich er sein Werk, ja das ganze Dasein, nur als farbige Illusion und Luftspiegelung ansieht, exzelliert gerade durch das empfindlichste moralische Verantwortungsgefühl und spielt mit einer Gewissenhaftigkeit, Hingabe und Sorgfalt, die man bei den ernsten Beschäftigungen des Philisters vergeblich suchen wird. Und der religiöse Mensch, wiewohl er die irdische Welt als trügerische Versuchung und lügnerischen Schattenwurf des Teufels erkannt hat, erblickt in ihr gerade darum die schicksalsentscheidende Vorbereitung auf jene wahre Welt, deren Zerrbild sie ist. Die legitime Deutung der Vorbarocke ist nicht im Jesuitismus zu finden, sondern in dessen vernichtendstem Gegner. Blaise Pascal, einem der wenigen, die als Boten und Erben einer reineren, höheren und unwirklicheren Welt durch das immer kompakter und grauer, immer gottleerer und selbsterfüllter werdende Chaos der Neuzeit schritten. Pascals Lebenslegende. Das einzigartige Pascals bestand darin, dass er zugleich der modernste und christlichste Geist seines Zeitalters war. Bei ihm stieß eine exzeptionell scharfe Logizität und Denkkraft mit einer exzeptionell leidenschaftlichen und abgründlichen Religiosität zusammen. Er ist der luzideste Kopf, den das Mutterland der Clarté hervorgebracht hat und der feinste Seelenanalytiker seines Jahrhunderts. Neben ihm erscheint Descartes als ein bloßer Rechenkünstler und virtuoser Mechaniker. Zugleich aber ist er ein fast hysterischer Religiöser und Gottsucher, ein Theomane. Religiosität als ein ungeheures, verzehrendes Pathos, geschmiedet an einen zerlegenden Forschergeist ersten Ranges. Dies war die erschütternde Psychose Pascals, ein pittoreskes und spannendes Schauspiel des Geistes, wie es wenige gibt. Nicht umsonst kommt Nietzsche in seiner Polemik gegen das Christentum immer wieder auf Pascal zurück. Auch wenn er ihn nicht nennt und ganz allgemein von der Korruption des europäischen Geistes durch christliche Wertungen spricht, merkt man, dass er insgeheim doch nur an ihn denkt. Er hatte das richtige Gefühl, dass man, wenn man die christliche Gedankenwelt bekämpfen wolle, sie vor allem in Pascal bekämpfen müsse. Ja, man gewinnt fast den Eindruck, als habe er gespürt, dass man sie in Pascal gar nicht bekämpfen könne. Schon in der Lebensgeschichte Pascals zeigt sich sein Doppelgesicht. Sie ist zur einen Hälfte die glänzende Laufbahn eines modernen Gelehrten, zur anderen Hälfte eine zarte, mittelalterliche Heiligenlegende. Mit 12 Jahren entdeckte er ganz selbstständig, ohne andere Hilfsmittel als etwa Kohle und Papier, einen großen Teil der Lehrsätze des Euklid. Mit 16 Jahren verfasste er eine Abhandlung über die Kegelschnitte, von der die Zeitgenossen sagten, seit Archimedes sei nichts dergleichen geschrieben worden. Mit 19 Jahren erfand er eine Rechenmaschine, mit der man alle arithmetischen Operationen ohne Kenntnis der Regeln fehlerfrei ausführen konnte. Mit 23 Jahren überraschte er die Gelehrtenwelt durch seinen epochemachenden Traktat über den Horror Vacui und die berühmten Experimente zur Höhenmessung des Luftdrucks, die seinen Namen tragen. Schon um diese Zeit jedoch begann er zu erkennen, dass die Wissenschaft mit allen ihren Fortschritten für uns im höheren Sinne wertlos sei und die wahre Aufgabe des Geistes in der Hingabe an Gott bestehe. Er trat in nähere Beziehung zu den Jansenisten, einer Vereinigung von frommen und gelehrten Männern, die sich den Lehren des Bischofs Jansenius von Ypern anschlossen. Dieser hatte in einem nachgelassenen Werk, Augustinus, bewiesen, dass Papsttum und Scholastik der ketzerischen Lehre des Pelagius näher gestanden hätten und noch stünden als der augustinischen. Dies ging vor allem gegen die Theorie und Praxis der Jesuiten. Und aus diesem Gedankenkreise sind auch Pascals Provinzialbriefe hervorgegangen, jenes Meisterwerk satirischer Prosa, von dem wir bereits gesprochen haben. Die Kongregation lebte in der Nähe von Port-Royal-des-Champs, in klösterlicher Zurückgezogenheit, aber ohne einen wirklichen Orden zu bilden. Aus ihr erwuchs die berühmte Schule von Port-Royal, die später auch eine Filiale in Paris hatte und der Brennpunkt des ganzen wissenschaftlichen und religiösen Lebens jener Zeit war. Die zweite Hälfte seines Lebens, das nur 39 Jahre währte, hat Pascal unter den größten körperlichen Heimsuchungen verbracht, die er aber mit der edelsten Geduld und Fassung, ja fast mit Heiterkeit ertrug. Obgleich durch beständige Kolik, Kopfneuralgie, Zahnfleischentzündung und Schlaflosigkeit geplagt, verzichtete er doch auf jede Bequemlichkeit, machte sich alle Handreichungen selber und nahm sogar noch einen kranken Armen zu sich, den er bediente und pflegte. Er pries Gott für seine Krankheiten, denn krank sein, pflegte er zu sagen, sei der einzige eines Christen würdige Zustand. Ja, er hatte eine förmliche Angst davor, wieder gesund zu werden. Und seine Leiden haben ihn in der Tat in Höhen entrückt, die dem gewöhnlichen Sterblichen verschlossen sind. Durch die Schwerelosigkeit, die sie ihm verliehen, gelang es ihm, mitten in der profanen, gierigen Welt des mazarinischen Frankreich und beim hellen Tageslicht seines irrationalistischen Jahrhunderts ein magisches und mystisches Dasein zu führen. Um seine letzten Lebensjahre liegt ein überwirklicher Astralglanz. Pascals Seelenanatomie. Pascals philosophische Methode ist in dem Satz enthalten: Man muss dreierlei sein, Mathematiker, Skeptiker und gläubiger Christ. Er gelangt, und dies ist das Besondere und Zeitgemäße an ihm, zum Glauben nicht durch das Dogma, sondern durch die Skepsis. Und er zeigt, worin er sich als der äußerste Antipode Spinozas erweist, dass die Mathematik den Glauben nicht zerstört, sondern begründet. Man könnte sagen, die religiösen Wahrheiten nehmen bei ihm dieselbe Stelle ein wie die Wahrheiten der höheren Mathematik. Der niedere Verstand hält sie so lange für ungereimt, als er sie nicht begreift. Aber in dem Augenblick, wo er sie begreift, muss er sie als notwendig bewiesen und unwiderleglich anerkennen. Diesem Gegenstand sind die Pensées gewidmet, vermutlich das tiefste Buch der französischen Literatur. Sie befassen sich mit dem Studium des Menschen. Für den Naturforscher Pascal ist die menschliche Seele ein einziges großes Experimentierfeld, und mit den subtilsten Präzisionsinstrumenten der Analyse tritt er an sie heran, legt ihre geheimsten und zartesten, dunkelsten und widerspruchvollsten Regungen bloß, misst alle ihre Höhen und Tiefen aus, erhält und fixiert ihre schwimmendsten Nuancen, kurz: Er hat die von ihm begründete Wahrscheinlichkeitsrechnung auch auf die Psychologie angewandt, und wie er die Schwere der Luft maß, so hat er auch hier als erster das scheinbar Imponderable gewogen und zum Objekt exakter Untersuchung gemacht. Das Endresultat ist gleichwohl ein ungeheurer Amas d'Incertitude. Denn schließlich, was ist der Mensch in der Natur? Ein Nichts. Gehalten gegen das Unendliche, eine Welt gehalten gegen das Nichts, ein Mittelding zwischen Null und All. Er ist unendlich weit entfernt von beidem, und sein Wesen ist dem Nichts, woraus er emporgetaucht ist, ebenso fern wie dem Unendlichen, worein er geschleudert ist. Dies ist unser wahrer Zustand. Dies band unsere Erkenntnis in bestimmte Grenzen, die wir nicht zu überschreiten vermögen, unfähig, alles zu wissen und unfähig, alles zu ignorieren. Wir befinden uns auf einer weiten Mittelebene, immer unsicher, immer schwankend zwischen Ungewissheit und Erkenntnis. Wir brennen vor Begierde, alles zu ergründen und einen Turm zu errichten, der sich in die Unendlichkeit emporreckt. Aber unser ganzes Gebäude kracht zusammen und die tiefe Erde öffnet ihren Abgrund. Wir sind ohnmächtig im Beweisen. Das kann kein Dogmatismus widerlegen. Wir tragen in uns die Idee der Wahrheit. Das kann kein Skeptizismus widerlegen. Wir ersehnen die Wahrheit und finden nur Ungewissheit. Wir suchen das Glück und finden nur Elend. Aber unser Elend ist die Folge unserer Größe, und unsere Größe ist die Folge unseres Elends. Denn der Mensch weiß, dass er elend ist. Er ist elend, weil er es weiß, aber er ist groß, weil er weiß, dass er elend ist. Was für eine Chimäre ist also dieser Mensch? Wunder, Wirrnis, Widerspruch. Richter über alle Dinge, ohnmächtiger Erdenwurm, Schatzkammer der Wahrheit, Dunkelkammer der Ungewissheit, Glorie und Schmach des Weltalls. Wenn er sich rühmt, will ich ihn erniedrigen, wenn er sich erniedrigt, will ich ihn rühmen. Und so lange will ich ihm widersprechen, bis er begreift, dass er unbegreiflich ist. Wozu Voltaire, der die Pensées mit Noten versehen hat, die Bemerkung macht: Echtes Krankengerede. Und wozu wir bemerken möchten, dass es zwar völlig begreiflich ist, wenn Voltaire, der glänzende Herold und Dolmetsch des 18. Jahrhunderts, hier nur Gerede hört, hingegen völlig unbegreiflich, wie er Pascal Krankheit vorwerfen kann, denn woher hatte denn er selber seine Genialität, wenn nicht aus seiner physiologischen Minderwertigkeit, seiner Rückgratsverkrümmung, seiner abnorm schwächlichen Konstitution, seiner pathologischen Reizbarkeit? Die Summe der Pascalschen Anthropologie dürfte in dem Satz enthalten sein: Der Mensch ist nur ein schwaches Rohr, aber ein denkendes Rohr. Ainsi toute notre dignité consiste dans la pensée. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Der gute Gebrauch der Denkkraft muss aber unausbleiblich zu Christus führen. Alle Körper, das Firmament, die Sterne, die Erde und die Naturreiche zählen nicht so viel wie der kleinste der Geister. Denn er weiß von all dem und von sich selbst und der Körper von nichts. Und alle Körper und alle Geister zusammen und alle ihre Werke zählen nicht so viel wie die geringste Regung der Liebe. Denn die Liebe gehört einer unvergleichlich erhabeneren Ordnung an. Aus allen Körpern zusammen könnte man nicht den kleinsten Gedanken bilden, das ist unmöglich, er ist von anderem Range. Alle Körper und alle Geister zusammen vermögen nicht eine einzige Regung wahrer Liebe hervorzubringen, das ist unmöglich, sie ist von anderem, durchaus übernatürlichem Range. Stefan, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst einmal. Es war mir eine Ehre. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ich muss gestehen, nicht wirklich. Also ich habe die Kulturgeschichte auszugsweise gelesen und sie steht, das muss ich ganz offen zugeben, sie steht bei mir auf der Toilette, wobei die Toilette wirklich ein guter Platz für Bücher ist bei mir. Also es ist wirklich der Ort, an dem ich auch wirklich lese. Sonst komme ich hier kaum dazu. Lag mir eigentlich auf der Zunge. Das ist geradezu ein Ehrenplatz, würde ich sagen. Kann man so gelten lassen. Du hast einen meiner Lieblingssätze in diesem Buch zu lesen gehabt. Und zwar relativ am Anfang, wo es darum geht, dass die Fiktion sehr oft Grundlage unseres Denkens ist. Wir ihr auch gar nicht entfliehen können. Wo er so flapsig zwischendurch einstreut, wie er auch dieses Buch hier nur so tut, als sei es eine Kulturgeschichte, während es in Wahrheit etwas ganz anderes ist. Ja, das ist ein schöner Satz. Wie geht's denn mit diesem Text des Kollegen Friedell? Du bist ja selber Schriftsteller. Ja, mir geht's unglaublich gut damit und ich muss sagen, dass ich jetzt nicht so unglaublich bewandert mit Daten und Fakten bin, aber mir geht's halt immer so, wenn ich etwas lese, dann versuche ich eine Beziehung zu meiner jetzigen Wirklichkeit und zur Jetztzeit herzustellen. Und allein in diesem jetzt gelesenen Kapitel kann ich so viel anführen, dass das mit uns, mit unserem heutigen Dasein zu tun hat. Also ich habe einfach das Gefühl, dass er hier genau in diesen Punkt hineinsticht, der mein Wunder ist. Und das ist einfach der Eindruck, dass es wahrscheinlich noch selten eine derartig geistentleerte und materialistische Zeit gegeben hat wie heute, wo es einfach nur noch um die Lebensverlängerung, um das Körperliche, um das Schöne und um das Gesunde geht und überhaupt nicht mehr um Werte, die jetzt unseren Geist oder unsere Fantasie betreffen. Man kann das jetzt nicht, man kann nicht behaupten, dass das Missratene von der Form Abweichende und Kranke per se ein Garant dafür ist, dass große geistige Leistungen entstehen. Aber ich denke, dass den Schwerpunkt auf das rein Körperliche zu legen und den Schwerpunkt des Geisteslebens, der Politik, auf nichts anderes zu legen als, wie können wir länger leben, wie können wir gesünder leben, was müssen wir noch alles verbieten an sinnentleerten, aber ganz einfach poetischen und schönen Handlungen, wie zum Beispiel den Tabakgenuss. Was können wir noch alles tun, um noch körperlicher, um noch materialistischer, um noch geistloser zu werden? Ich denke, dass solche Zeiten ein Garant dafür sind, dass auch kein Geist entsteht. Also ich denke, man wird auch ganz neidig, wenn man diesen Text liest. Mein Gott, wie viele große Geister doch diese frühere Zeit hervorgebracht hat. Und ich frage mich gerade, wie lange ist es her, dass auf dieser Welt ein großer Geist hervorgebracht wurde? Was gibt es heute für große Geister? Naja, da muss man jetzt ein bisschen zugute halten, dass die großen Geister ja sehr oft erst im Nachhinein erkannt werden. Aber in der Tat kann das ich... Das mag schon sein, ja. Also auf politischer Ebene kann ich momentan überhaupt das Wirken eines Geistes kaum erkennen. Ja, also ich denke, da muss ich dir völlig recht geben und das ist... Es kann ich im Nachhinein sagen, genau so habe ich es gemeint. Das war zu Friedels Zeiten zum Teil anders, aber ich weiß nicht, ich meine, es waren auch damals ziemlich üble Gesellen am Spiel. Ja, ich denke, die sind natürlich immer am Spiel, aber damit muss man leben, dass in der Politik viele üble Gestalten zugange sind, womit man nicht leben muss oder leider schon leben muss. Das ist, dass ein Zeitgeist, eine gesellschaftliche Wertigkeit so unglaublich am Boden liegt wie die heutige. Der Überwinder. Wir haben bereits gelegentlich beobachten können und werden bald genauer erkennen, dass das 17. Jahrhundert den Sieg des wissenschaftlichen Geistes bezeichnet. In alle Gebiete hält er seinen triumphierenden Einzug. Er ergreift die Naturforschung, die Sprachforschung, die Geschichtsforschung, die Politik, die Wirtschaft, die Kriegskunde, ja sogar die Moral, die Poesie, die Religion. Alle Gedankensysteme, die dieses Jahrhundert hervorgebracht hat, haben entweder von vornherein die wissenschaftliche Betrachtung sämtlicher Lebensprobleme zu ihrem Fundament oder sie sehen in ihr das höchste und letzte Endziel. Aber nur einer hat einen anderen Weg genommen, den Weg des gotterleuchteten Genies, indem er die Wissenschaft nicht bloß suchte wie alle, nicht bloß fand wie die wenigen Auserlesenen, sondern überwand. Pascal, der größte Geist, den die gallische Rasse geboren hat. Der wahre Sonnenkönig. Der größte, aber nicht der wirksamste. Dies war ein anderer Denker, ihm an Weite ebenbürtig, aber nicht an Tiefe, an Helle, aber nicht an Erleuchtung. Er war der Mann, der das glänzende Zeitalter Ludwigs des 14. geschaffen hat, das Grand Siècle, dem wir uns nunmehr zuwenden, und darüber hinaus den ganzen modernen Franzosen, bis in die Revolution und den Weltkrieg hinein, und der daher, obschon sein Leben unter den grauen Nebeln Hollands still und einsam dahinfloss, der wahre Sonnenkönig gewesen ist, während jener Ludwig nicht mehr war als eine vergoldete Dekorationspuppe und von ihm erfundene Theaterfigur. Ein sehr merkwürdiger Vorgang, der eine umso genauere Betrachtung verdient, als er eine sehr wertvolle und überraschende Lektion enthält, nämlich die Erkenntnis, dass das Bleibende und Fortwirkende, das im wahren Sinne Historische, immer von einigen wenigen Personen getan worden ist, die ihrer Zeit als unwesentliche und überflüssige, ja schädliche Grübler erschienen und die uns in demselben Lichte erscheinen würden, wenn sie heute lebten, von einigen Phantasten und Sonderlingen, deren Wirkungssphäre sich völlig abseits von dem befand, was ihre Zeitgenossen für beachtenswert und zentral hielten. Und das umgekehrt, all dieses Wichtige, das so viel Glanz und Geschrei verbreitete, heute versunken, dem Fluch der Vergessenheit oder gar der Verachtung und Lächerlichkeit anheimgefallen ist. Kurzum, wir werden die Lehre empfangen, dass alles Große unnützlich und nichts Nützliches groß ist und dass die wahre Welthistorie in der Geschichte einiger weltfremder Träumereien, Visionen und Hirngespinste besteht. Das Wunder, von dem wir reden, eine Art Schöpfung zweiten Grades hat, ohne es selber zu ahnen, ein versponnener Begriffsdichter und menschenscheuer Aristokrat vollbracht, der Chevalier René Descartes, Seigneur de Peron. Zweites Kapitel, Le Grand Siècle. Aimez donc la raison, Boileau. Richelieu. Das goldene Zeitalter Frankreichs beginnt mit Richelieu. Dieser großartige und nichtswürdige, ideenreiche und geistesenge Staatslenker, der in sich nicht nur alle bewundernswerten und abscheulichen Eigenschaften eines eminenten Politikers, sondern auch alle strahlenden Vorzüge und hässlichen Untugenden seiner Rasse vereinigte, gilt als der eigentliche Begründer des bourbonischen Absolutismus und in der Tat, an dem imposanten Bau, den der geniale, unglückliche Heinrich IV. Begonnen hatte und der mehr glückliche als geniale Ludwig XIV. Nur zu vollenden brauchte, hat er das meiste geschaffen. Wenn man aber andererseits bedenkt, dass er nicht nur die Königin Mutter Maria von Medici, die anfangs für ihren unmündigen Sohn regierte, mit allen Mitteln der List und Gewalt beiseite gedrängt hat, sondern auch Ludwig den 13. selber, einen pathologischen Taugenichts, an dem nichts menschlich wertvoll war als eine blinde Unterwerfung unter den überlegenen Geist des Kardinals, wie eine als König kostümierte Attrappe behandelt hat, so gelangt man zu dem Schluss, dass das treibende Pathos in Richelieus gewaltiger Politik nicht der Royalismus gewesen ist, sondern der typisch französische Zentralisationswille, der alles, Staat, Kirche, Wirtschaft, Kunst, um einen einzigen leuchtenden Mittelpunkt zu organisieren, strebt. Und darin, in dieser tiefen Erkenntnis des Volkscharakters und der Zeitströmung, lag das Geheimnis seines Sieges. Der aristokratische Feudalismus lag im Sterben, der bürgerliche Liberalismus noch nicht einmal in den Geburtswehen. So blieb als einziger brauchbarer Träger der Macht die Krone. Dies war der Sinn der Zeit. Und darum war Richelieu einer der ersten modernen Politiker im doppelten Sinne, zugleich einer der frühesten und größten. Wenn wir ihn modern nennen, so bedeutet dies freilich nichts weniger als ein Lob im Geiste unserer Geschichtsauffassung, wohl aber ein Lob im Geiste der profanen Historie. Er verstand, was die Menschheit seines Jahrhunderts wollte, ehe sie selbst es recht wusste, und er besaß genug Klugheit und Tatkraft, um diese Einsicht in Wirklichkeit verwandeln zu können. Dieser Fürst, liebenswürdig und brutal, nobel und rachsüchtig, wie es nur ein Kavalier seiner Zeit sein konnte, hatte außerdem erkannt, dass die Politik die Kunst der unerlaubten Mittel und das System der Prinzipienlosigkeit ist. Er befolgte daher in seiner inneren und seiner äußeren Diplomatie ganz verschiedene Grundsätze. Es dürfte wohl selten ein merkwürdigerer Kardinal den roten Hut getragen haben. Dass der Dreißigjährige Krieg nicht mit einem Sieg des Kaisers endete, war hauptsächlich ihm zu verdanken. Dass die katholische Vormacht Spanien zu einer Potenz zweiten und selbst dritten Ranges herabsank, war sein Werk. Er nahm zwar den Hugenotten ihre Festungen, gewährte ihnen aber volle Religionsfreiheit und Zulassung zu den öffentlichen Ämtern und unterdrückte die zentrifugalen Bestrebungen des papistischen Klerus mit derselben Strenge, nach seinem Leitsatz: Die Kirche ist im Staat, nicht der Staat in der Kirche. Überhaupt war er, obgleich der Vertreter der Macht und Majorität, von einer für die damaligen Verhältnisse fast unfassbaren religiösen Toleranz, während die Geduldeten merkwürdigerweise sehr unduldsam auftraten. Ebenso vorurteilslos verhielt er sich bei der Einmischung in die inneren Verhältnisse der Nachbarstaaten. Verfechter der königlichen Allmacht war er nur als Franzose. Hingegen unterstützte er die katalonischen und portugiesischen Insurgenten gegen die spanische Herrschaft, die deutschen Fürsten gegen Kaiser und Reich und die Schotten gegen die englische Krone. Auch darin zeigte er sich als durchaus moderner Politiker, dass er versuchte, an den Kolonisationsbestrebungen kräftigen Anteil zu nehmen. Er begründete die Compagnie de l'Orient, um sich Madagaskars zu bemächtigen, was jedoch nur sehr unvollständig gelang. Später stiftete Colbert zu demselben Zweck die Ostindische Kompanie, vermochte aber ebenfalls nur einige Randplätze zu besetzen. An der Westküste Afrikas wurde Senegambien, das Land zwischen Senegal und Gambia, erobert und das Fort St. Louis errichtet. In Südamerika erstand französisch Guayana mit der Hauptstadt Cayenne. Das größte Interesse brachte man aber Kanada entgegen, der France Nouvelle, während Louisiana erst gegen Ende des Jahrhunderts in französischen Besitz gelangte. Im Ganzen haben die Franzosen als Kolonisatoren damals wenig Erfolge gehabt, denn auf diesem Gebiete versagte das zentralistische System Richelieus, das jede selbstständige Regung unter falscher staatlicher Bevormundung verkümmern ließ und bei der Art höherer Seeräuberei, in der das ganze europäische Kolonisationswesen bestand, besonders unangebracht war. Richelieu war übrigens auch auf anderen Gebieten ein Vorläufer Colberts. Er suchte die heimische Industrie, besonders die blühende Tuchmacherei, durch Zölle zu schützen, rief neue Branchen ins Leben, förderte den Ackerbau und erleichterte den Verkehr durch prachtvolle, baumbepflanzte Chausseen, die für ganz Europa vorbildlich wurden. Das Hotel Rambouillet. Man würde jedoch Richelieu sehr unvollständig gerecht werden, wenn man ihn nur als Politiker würdigen wollte. Wie alle bedeutenden Staatslenker hat er nicht nur der Verwaltung und Diplomatie, sondern auch dem ganzen geistigen und gesellschaftlichen Leben seine Physiognomie aufgedrückt. Er verfolgte hier dieselben Prinzipien wie in seiner Politik: straffste Zusammenfassung, Übersicht und Ordnung. Er erbaute zur Verherrlichung seiner Macht das Palais Cardinal, das später als Palais Royal eine so interessante historische Rolle gespielt hat, begründete zur Leitung der öffentlichen Meinung die Gazette de France, an der er selbst mitarbeitete, und stiftete zur Reinigung und Vervollkommnung der französischen Sprache die Académie Française, die von nun an souverän feststellte, wie man richtig zu schreiben und zu reden habe, wodurch das Französische erst seine volle Klarheit, Feinheit und Korrektheit, aber zugleich eine gewisse mechanische Regelmäßigkeit und unfreie Uniformität erhielt. Auch die drei Einheiten, die er im Drama durchsetzte, erkauften eine größere Präzision und Durchsichtigkeit des Baus mit einem empfindlichen Verlust an Farbigkeit, Natürlichkeit und poetischem Leben. Unter Richelieu ist auch der erste große Salon entstanden, im Haus der schönen, geistreichen und liebenswürdigen Marquise de Rambouillet, wo sich die hohe Aristokratie mit der geistigen Crème ihre Rendezvous gab und es begann, sich jene sublime Verbindung von Adel und Literatur zu entwickeln, die für das französische Gesellschaftsleben der nächsten zwei Jahrhunderte typisch geblieben ist. Das Ideal jenes Kreises war le précieux, das erlesene, kostbare in Sprache, Denken und Sitte. Und hieraus ist später, als diese Bestrebungen in Zimperlichkeit, Verzierlichung und Vornehmtuerei ausarteten, der Spottbegriff des Preziösen entstanden. Aber ursprünglich zielten die Tendenzen gerade auf das Entgegengesetzte, auf edle Einfachheit, künstlerische Sparsamkeit, geschmackvolle Zurückhaltung, Ordre, Ökonomie, Choix waren die Grundeigenschaften, die von einem guten Stil gefordert wurden. Kurz, wir spüren im Zeitalter Richelieus bereits allenthalben die kühle und helle, dünne und reine Luft des Grand Siècle. Mazarin. Als Richelieu und der König fast gleichzeitig gestorben waren, führte wiederum eine Ausländerin, Anna von Österreich, die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn und wiederum hatte ein Kardinal die eigentliche Herrschaft inne, aber diesmal nicht als der Gegner der Königin, sondern als ihr Liebhaber. Im Übrigen war Mazarin eine Art schwächere Doublette und zweite Besetzung Richelieus. Seine äußeren Erfolge waren aber fast noch größer. Er warf den Aufstand der Fronde, in dem sich die feudalen Elemente zum letzten Mal gegen die Alleinherrschaft des Königtums erhoben, vollständig nieder. Er erreichte für Frankreich durch den Westfälischen Frieden die lang ersehnte Rheingrenze und durch den Pyrenäischen Frieden im Süden die Pyrenäengrenze und im Norden mit der Einverleibung einiger sehr wertvoller südbelgischer Festungen ein starkes Einfallstor nach den beiden Niederlanden. Er richtete den Rheinbund, der, ganz unter französischem Einfluss, den Westen Deutschlands fast zu einem bourbonischen Schutzgebiet machte und schloss vorteilhafte Allianzen mit Schweden, Polen, Holland und England, sodass sich Frankreich damals auf einer diplomatischen Machthöhe befand, die es selbst unter Ludwig XIV. Nicht wieder erreicht hat. Gleichwohl nimmt er sich neben dem großen Richelieu nur wie eine Genrefigur aus, Geradezu molierisch grotesk war seine unersättliche Geldgier, zu deren Befriedigung ihm kein Mittel schmutzig oder abenteuerlich genug war. Als zur Zeit der Fronde eine Unmenge gehässigster Pamphlete gegen ihn erschienen, die wegen seiner Unbeliebtheit reißenden Absatz fanden, ließ er alle konfiszieren und verkaufte sie selber unter der Hand zu hohen Preisen. Ja, sogar sterbend beschäftigte er sich noch damit, Goldstücke abzuwägen, um die nicht vollwertigen als Spieleinsatz zu verwenden. Das kartesianische Zeitalter. Dies war im Jahre 1661. Nach dem Tode Mazarins glaubten viele, dass nun ein dritter Kirchenfürst, der begabte und intrigante Kardinal von Retz, zum Lenker Frankreichs avancieren werde. Aber zur allgemeinen Überraschung erklärte der 23-jährige Monarch, dass er von nun an selbst regieren werde. Mit diesem Tage begann das Zeitalter Ludwigs des 14., das wir auch die hochbarocke oder vielleicht am richtigsten das kartesianische Zeitalter nennen könnten. Das Leben des merkwürdigen Mannes, der den Geist des Grand Siècle geformt hat, steht in einem scheinbaren Widerspruche zu der ungeheuren Wirkung, die er hervorgerufen hat, denn es bewegte sich äußerlich in sehr anspruchslosen und fast konventionellen Formen. Descartes nahm den normalen Entwicklungsgang eines damaligen Adeligen. Er besuchte die Jesuitenschule, wurde Lizenziat der Rechte, tat Kriegsdienste in Deutschland, Böhmen und Holland und machte eine Wallfahrt nach Loreto. Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte er in völliger Abgeschiedenheit in den Niederlanden. Nur durch eine umfangreiche Korrespondenz mit dem Mittelpunkt der Welt, dem Paris Richelieus und Mazarins, verbunden. Er fühlte, wie er selber sagte, gar keine Lust, in der Welt berühmt zu werden. Ja, er hatte geradezu Angst davor. Die Wilden, schrieb er an einen seiner Verehrer, behaupten, dass die Affen sprechen könnten, wenn sie wollten, aber es absichtlich nicht tun, damit man sie nicht zwinge zu arbeiten. Ich bin nicht so klug gewesen, das Schreiben zu unterlassen. Darum habe ich nicht mehr so viel Ruhe und Muße, als ich durch Schweigen behalten hätte. Er wollte überhaupt mit der Welt, die er nur als Störung empfand, möglichst wenig zu schaffen haben und vermied daher jederlei Konflikte mit den herrschenden Mächten. Er unterdrückte sein Werk über den Kosmos, das, wenn auch nicht auf galiläischer, so doch auf heliozentrischer Grundlage ruhte, als er erfuhr, in welche Differenzen mit der Kirche Galilei durch seine neuen Theorien gebracht worden war. Oberflächliche Menschen haben darin einen Mangel an Wahrheitswillen und persönlichem Mut erblicken wollen. Aber diese vergessen, dass Descartes als Mensch niemals aufgehört hat, der französische Altaristokrat und Sohn der Heiligen Römischen Kirche zu sein. Wenn er nichts gegen die bestehenden Ordnungen unternahm, so folgte er der Stimme seines Blutes. Und im Übrigen war es ihm wichtiger, seinen großen Gedanken unbehelligt nachhängen zu können, als sie unter Behelligungen und Kämpfen in die Welt zu tragen. Er wollte daher nicht einmal eine Schule. Das magische Koordinatenkreuz. Gleichwohl konnte er nicht verhindern, dass er schon zu seinen Lebzeiten zahlreiche Gegner und Anhänger fand. Denn schon allein seine Leistungen als Mathematiker und Naturforscher hätten genügt, ihm Weltruf zu verschaffen. Er fand das Gesetz der Lichtbrechung, entdeckte die Funktion der Kristalllinse im menschlichen Auge und löste das Rätsel des Regenbogens. Auch seine Wirbeltheorie, durch die er die Bewegungen der Himmelskörper zu erklären versuchte, hat, obgleich von der späteren Forschung wieder verlassen, für seine Zeit eine hervorragende Bedeutung gehabt. Seine größte Leistung aber ist die Begründung der analytischen Geometrie, durch die es bekanntlich ermöglicht wird, die Eigenschaften jeder Ebenenkurve in einer Gleichung auszudrücken, deren Hauptbestandteile aus zwei veränderlichen Größen, den Koordinaten, gebildet werden. Dies war nicht nur eine ganz neue Wissenschaft, die sich in der Folgezeit als außerordentlich fruchtbar erweisen sollte, sondern noch etwas viel Bedeutsameres. Es war nicht mehr und nicht weniger als der gigantische Versuch, die Algebra, das heißt, das reine Denken, auf die Geometrie, das heißt, das reale Sein anzuwenden. Die Eigenschaften und Existenzgesetze der wirklichen Dinge zu finden, ehe diese Dinge selbst da sind. Die Realität in ein feststehendes Liniennetz einzufangen, an dem sie sich zu orientieren hat und von dem aus sie durch den souveränen Verstand jederzeit bestimmt und vorausbestimmt werden kann. Ein höchster Sieg des Rationalismus über die Materie, wenn auch nur ein Scheinsieg. Der irrationalen Wirklichkeit hält der kartesianische Mensch sein magisches Koordinatenkreuz entgegen. Und damit band er sie gleichsam in seine Gefolgschaft. Die symbolische Bedeutung dieses Vorgangs ist unermesslich. In ihm ruht der Schlüssel der ganzen französischen Barocke. Liebe Michi, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Bitte, bitte. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, den habe ich schon. Also vor vielen, vielen Jahren, in meiner Jugend sozusagen, also so um die 20 herum, habe ich ihn gelesen. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob ich ihn quer gelesen habe, also üppig quer gelesen oder ganz gelesen. Aber ich kann mich erinnern, dass er mich sehr beeindruckt hat und dass ich jahrelang mir gedacht habe, dass er mich geprägt hat, weil da so ein paar Gedanken drinnen waren, die mich begleitet haben. Und ich einfach so es so lebendig gefunden habe, wie er schreibt. Das ist meine Beziehung. Und eigentlich habe ich immer gedacht, dass ich ihn liebe. Würde dir ein Beispiel einfallen für seinen Gedanken? Ja, vielleicht schon, aber das ist vielleicht jetzt zu persönlich. Aber ich kann grob sagen, zum Beispiel so das Bild von den Griechen, das er hat, das war mir ja ganz, da habe ich ja überhaupt kein Bild eigentlich gehabt. Ich habe da nur so Jahreszahlen, Namen und so. Wobei ich sagen muss, dass ich leider Gottes das meiste wieder vergessen habe. Das merke ich auch, wenn ich das jetzt wieder lese, und ich habe offenbar kein Geschichtsgedächtnis. Friedell verwendet teilweise Ausdrücke, die man heute nicht mehr so ohne weiteres einsetzen würde. Also zum Beispiel kommt in der Passage, die du gerade gelesen hast, das Wort Rasse mehrfach vor. Wie geht's dir da jetzt damit, wenn du dem wieder begegnest in diesen Texten? Ja, also ich sehe schon immer die Begriffe in ihrer Zeit. Ich kann das nur dazu sagen. Also es kommt für mich auf die Absicht an, die dahinter steckt. Und also ich kann da dem Friedell nichts unterstellen. Das war einfach zu der Zeit offenbar ein sehr üppig gebrauchter Begriff. Und der hat auch schreckliche Folgen gehabt. Und natürlich muss man sorgsam umgehen, aber ich habe da jetzt kein Problem damit. Oder zum Beispiel der Geniebegriff, nicht? Das ist ja auch, wird ja auch sehr kritisiert. Und also ich habe nichts gegen diesen Begriff, und ich habe mir das also so zurechtgelegt für mich persönlich. Ich glaube, dass eben jeder Mensch genial ist und dass vielleicht manche Menschen diese Verbindung zu ihrer Genialität noch nicht spüren und deswegen vielleicht nicht so in der Lage sind, sich selbst oder diesen Genius, der in ihnen ist, auszudrücken. Aber ich glaube, also Genius ist einfach für mich eine höhere Macht, Kraft, Inspirationsquelle. Und das hat jeder Mensch. Und insofern mag ich den Begriff eigentlich auch ganz gern. Zum Beispiel hier ist auch in dem, was ich da gelesen habe, eine Passage, die mir gut gefällt, und zwar von diesen Phantasten und Sonderlingen. Das berührt mich schon sehr, weil das glaube ich einfach auch, dass viele Einflüsse irgendwo herkommen, wo es keiner zugestehen würde. Und vor allem, dass einfach das, was jetzt gerade so immer en vogue ist und so, letztlich sehr oft irrelevant ist für eine Weiterentwicklung. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Stefan Slupetzky und Michaela Hurde-Scalli. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 11.03.2010, 12 bis 13 Uhr hören.